Hymnus an die Zeitgenossen. Es ist nicht leicht, sie ohne Hass zu schildern. Am besten geht's mit etwas Spott und Hohn. Sie haben Köpfe wie auf Abziehbildern. Und wo das Herz sein müsste, Telefon. Sie wissen aus dem Kopf, dass Kreise rund sind und Invalidenbeine nur aus Holz. Sie können Englisch und aus diesem Grund sind sie Tag und Nacht, auch sonntags, auf sich stolz. Ja, wenn die Welt vielleicht quadratisch wär und alle Dummen fielen ins Klosett, dann gäb es keine Menschen mehr, dann wär das Leben nett. Sie haben Witz und sie können ihn nicht halten. Sie wissen vieles, was sie nicht verstehen. Man muss sie sehen, wie sie Haare spalten. Es ist, um an den Wänden hochzugehen. In ihren Händen wird aus allem Ware. In ihrer Seele brennt elektrisch Licht. Sie messen auch das Unberechenbare. Was sich nicht zählen lässt, das gibt es nicht. Ja, wenn die Welt vielleicht quadratisch wär und alle Dummen fielen ins Klosett, dann gäb es keine Menschen mehr, dann wär das Leben nett. Dann die Amseln und die Veilchen lachten, die Welt bleibt rund und du bleibst ein Idiot. Es lohnt sich nicht, die Menschen zu verachten. Nimm einen Strick und schieß dich damit tot.